Sie sagen zu mir, schließ auf diese Tür. Die Neugier wird zum Schrei, was wohl dahinter sei. Hinter dieser Tür steht ein Klavier. Tasten sind staubig, die Saiten sind verstimmt. Hinter dieser Tür sitzt sie am Klavier. Doch sie spielt nicht mehr, ach, das ist so lang her. Dort am Klavier lauschte. Und wenn ihr Spiel begann, hielt ich den Atem an. Sie sagte zu mir, ich bleib immer bei dir. Doch es hatte nur den Schein, sie spielt für mich allein. Ich goss ihr Blut ins Feuer meiner Wut. Ich verschloss die Tür, man fragte nach ihr. Dort am Klavier lauschte ich ihr, und wenn ihr Spiel begann, hielt ich den Atem an. Dort am Klavier stand ich bei ihr, es hatte den Schein, sie spielt für mich allein. Ist die Tür, ein wie sie schreit. Ich hör die Mutter singen, der Vater schlägt auf mich ein. Und man löst sie vom Klavier und niemand glaubt mir hier, dass ich todkrank von Hunger und Gestank. Klavier lauschte ich hier, und wenn ihr Spiel begann, hielt ich den.